noch immer bei Mama. Jetzt schon alt, doch immer da. Auch wenn die Ärmel jetzt länger sind, bin ich immer noch ihr kleines Kind. Wir sind allein, doch viel zu zweit und teilen gern ein halbes Leid. Das Haus ist klein, die Stille groß. Sie zwingt mich oft auf ihren Schoß. Ich lebe noch immer bei Mama und bleibe wohl für immer da. Im Haus fehlt lang schon ein Mann. Ich helfe aus, so gut ich kann. Viel Liebe schenkt mir Mutter nicht, doch schlägt sie immer noch in mein Gesicht. Und ab und zu hab ich geweint, da hat sie lächelnd nur gemeint. Ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt. Der Tod ist stark, das Herz ist schwach. Wenn das Eigenfleisch im Blut verdirbt, der Klügere gibt nach. Auch den Vater konnte sie nicht lieben, hat ihn aus der Welt getrieben. Dann und wann ein stummer Schrei und eine kleine Litanei. Viel Liebe gab ihm Mutter nicht, doch schlug sie oft in sein Gesicht. Ab und zu hat er geweint, da hat sie lächelnd nur gemeint. Ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt. Der Tod ist stark, das Herz ist schwach. Wenn das Eigenfleisch im Blut verdirbt, der Klügere gibt nach.